Märtyrer und Bußfertige. Mafia-Terror 1979 bis 1981. In den 1980er Jahren gelangten die Mafias zu größerem Reichtum und furchteinflößenderer Macht als zu jeder anderen Zeit in ihrer langen Existenz. Zudem waren sie so weit verbreitet und mit dem Staatsapparat so eng verflochten wie nie. Die Geschichte der Menschen, die sich ihnen in den Weg stellten, ist das tragischste und erschütterndste Kapitel seit Bestehen der italienischen Republik. Die größten Dramen spielten sich in der Heimat der nach wie vor gefährlichsten aller Mafias ab, der Cosa Nostra. Die Menschen, die während Siziliens längstem Jahrzehnt im Kampf gegen die Cosa Nostra starben, waren Märtyrer. Sie starben für ein wertvolles Gut, für etwas, das in anderen europäischen Ländern banal erscheinen könnte, die Rechtsstaatlichkeit. Die Opfer, die im Kampf gegen die Mafia erbracht worden sind, haben auch die Geschichte verändert. Der wichtigste Fortschritt bestand darin, die Mafia zu begreifen. Am Ende des längsten Jahrzehnts in Sizilien war das erstaunlichste Verbrechen der sizilianischen Mafia, die Behauptung, es gebe sie nicht, endlich entlarvt. Siziliens längstes Jahrzehnt begann 1979 mit 5 hochkarätigen Morden, sogenannten prominenten Leichen, im Zeitraum von 9 Monaten. Ein Journalist, ein Politiker, ein Finanzanwalt, ein Polizist und ein Richter. Medien, Demokratie, Finanzwesen, Strafverfolgung und Justiz. Die grinsenden Killer der Mafia hatten nacheinander 5 Säulen der italienischen Gesellschaft angegriffen. Sizilianische Mafiosi hatten die Vertreter des Staates noch nie dermaßen systematisch angegriffen. Die Institutionen wurden unterwandert und bestochen, aber sie wurden nie frontal attackiert. Jetzt hatte die Mafia plötzlich einen terroristischen Weg eingeschlagen. Viele Kommentatoren während der terroristischen Jahre, bekannt als Bleierne Zeit, zogen Vergleiche zwischen der Mafia und der terroristischen Bedrohung. Die Parallele war so abwegig nicht. Beide Gruppen maßten sich an, über dem Gesetz zu stehen. Beide glaubten, der italienische Staat sei so schwach, dass er ohne weiteres zur Kapitulation gezwungen werden könne. Man gebrauchte Gewalt, weil Gewalt funktionierte. Mittlerweile war sie in Italien an der Tagesordnung. Doch in einigen Morden von 1979 waren auch Zeichen des Widerstands gegen die Bedrohung durch die Mafia erkennbar. Die Cosa Nostra ließ Menschen ermorden, die sie fürchtete. Die 5 Morde des Jahres 1979 kamen einer Kriegserklärung gleich. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wagte die Cosa Nostra den Frontalangriff gegen den Staat. Oder die wenigen, die in Italiens baufälligem Regierungsapparat ihre Pflichten ernst nahmen und verkörperten, was der Staat eigentlich sein sollte. Die Roten Brigaden hatten gewiss auch ihre Spitzel und Sympathisanten. Trotzdem befanden sie sich außerhalb eines Staates, den sie stürzen wollten. Die Cosa Nostra dagegen war ein integrativer Bestandteil des Staates, eines Staates, den sie zu neutralisieren und ganz dem eigenen blutrünstigen, raubgierigen Willen zu unterwerfen gedachte. Aus diesem Grund bedurfte, wer sich der Cosa Nostra entgegenstellte, eines besonderen Heldenmutes. Im darauffolgenden Jahr, 1980, wurde der Angriff fortgesetzt. Wieder gab es 3 prominente Leichen. Am 6. Januar wurde Piersanti Mattarella, das christdemokratische Oberhaupt der sizilianischen Landesregierung, in anderen Worten der wichtigste Politiker auf der Insel, hingerichtet. Mattarella wehrte sich gegen die Art und Weise, wie Regierungsaufträge vergeben wurden. Emanuele Basile, ein junger Hauptmann, der die Carabinieri in Monreale kommandierte, wurde am 4. Mai ermordet. Basile ermittelte gegen die Corleonese und betrieb auch Nachforschungen zum Drogenhandel mit den USA. Der Richter, der eng mit ihm zusammenarbeitete, ein geselliger, kettenrauchender Palermitaner mit nach hinten gegeltem Haar und einem adretten, schräg abfallenden Schnurrbart, hieß Paolo Borsellino. Borsellino sollte einer der beiden großen Champions im Kampf gegen die Cosa Nostra werden. 3 Monate nach dem Mord an Basile, am 6. August 1980 wurde Gaetano Costa, der besonnene Oberstaatsanwalt von Palermo, durch mehrere Schüsse ins Gesicht getötet. Der ehemalige Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten hatte unlängst gegen die größten Heroinschmuggler der Cosa Nostra Haftbefehl erteilt. Wie es das Schicksal wollte, war der Ermittlungsrichter, der mit dem Fall betraut wurde, ein Freund Paolo Borsellinos aus Kindertagen. Sein Name war Giovanni Falcone. Seine gewissenhafte und brillante Untersuchung der Finanzen des Heroinschmuggels hatte bereits zum ersten Mal die geschäftlichen Verbindungen der sizilianischen Mafia mit neapolitanischen Camorristi zutage gefördert. Falcone war auch dem heimtückischen Widerstand begegnet, den einige seiner Kollegen gegen jeden an den Tag legten, der zu fleißig war. Giovanni war auf dem besten Weg, zum größten Feind der Cosa Nostra zu werden. Mit Paolo Borsellino sollte er zum Symbol des Kampfes gegen die Mafia werden. Doch um es ernsthaft mit der Cosa Nostra aufzunehmen, und zwar innerhalb des gesetzlichen Rahmens, brauchten Falcone und Borsellino neue Werkzeuge. Und diese stammten, teils unverändert, teils in angepasster Form, aus der Bekämpfung des Terrorismus. Die Auseinandersetzung des italienischen Staates mit den todbringenden Idealisten der Roten Brigaden während der bleiernen Jahre hatte entscheidende Konsequenzen für die Geschichte des organisierten Verbrechens. Gesetz Nummer 15 vom 6. Februar 1980 sicherte Mitgliedern von Untergrundorganisationen Strafminderung zu, wenn sie gegen Kollegen aus der Terrorszene Beweismittel lieferten.